Schon heute rechnet man den Nordamerikanern vor, wie sich die Steigerung ihrer Produktionskraft nach dem Kriege zur Niederringung jedes Wettbewerbs nutzen lässt. Man berauscht sich an der Vorstellung, dass jeder Yankee den Lebensstandard der Mittelklasse erreichen wird, wenn erst alle Weltmärkte mit einer Riesenausfuhr von USA-Waren überschwemmt würden. Der amerikanischen Propaganda fiel es gar nicht schwer, den leichtgläubigen Amerikanern für die Idee des Weltimperialismus zu bewegen und seine auf Geld und Beute abgerichteten Instinkte aufzupeitschen. Jedem, es wäre sonst kein echter US-Amerikaner, leuchtete ein, dass durch den Krieg und die Ausdehnung der USA zwangsläufig Handel und Wirtschaft und damit sein eigener Lebensstandard gesteigert werden könnte. Auch wenn es noch einer künstlichen Erhitzung des Volkes für den Weltimperialismus bedurfte, so brauchte man nur an die Überheblichkeit des Durchschnittsamerikaners zu appellieren, das heißt, an seinen Glauben in Gottes Auftrag die Welt erobern, reformieren und anderen Völkern die viel gepriesene Freiheit bringen zu müssen. 20. Warum musste es in den USA trotz wirtschaftlicher und politischer Errungenschaften zur Verelendung der Arbeiter kommen? Das rücksichtslose Erwerbsstreben auf liberalistischer Grundlage führte naturgemäß zur brutalsten Ausbeutung der Arbeiter. Die volle Erschließung der Bodenschätze und der Ausbau von Industrie und Wirtschaft ließen die amerikanische Produktion ins Grenzenlose wachsen. Bedeutsame Erfindungen auf dem Gebiet der Technik vereinfachten und verkürzten den Produktionsweg und schalteten ein Heer von 12 Millionen aus dem Wirtschaftsprozess aus. Darin erblickte man zunächst keine Gefahr, sondern man sah in dieser kapitalistischen Wirtschaftsordnung mit ihrem Gegensatz von Reich und Arm eine gottgewollte Regelung. Jeder Mensch hat nach der Auffassung des US-Amerikaners die Chance bekommen, Kapitalist zu werden. Gelingt es ihm nicht, dann ist er eben von Gott nicht erwählt, dann steht er eben auf der Schattenseite des Lebens. Was konnte es also die gottbegnadeten Milliardäre verdrießen, wenn die Nichterwählten ein Leben in Armut und Verzweiflung führen mussten? Im Gegenteil, sie rühmten sich ihrer großen wirtschaftlichen Erfolge. Sie konnten in- und ausländische Märkte nach Belieben mit ihren Industrieerzeugnissen beschicken und sie hatten darüber hinaus alle erwünschte Ellenbogenfreiheit bei der Auswahl der Arbeitskräfte und bei der Lohngestaltung. Dieser Zustand konnte nun nicht von ewiger Dauer bleiben. Eines Tages mussten die Arbeitslosen zum Verdruss der geldhungrigen Ausbeuter ihre Lebensrechte doch geltend machen. Einer grundsätzlichen Lösung des Sozialproblems war auf die Dauer einfach nicht auszuweichen. Irgendwelche Einrichtungen sozialpolitischer Art, wie wir sie in Deutschland in Form der Arbeiterversicherungen und Arbeiterschutzgesetzen haben, gab es in US-Amerika bis vor wenigen Jahren überhaupt nicht. Und die jetzt bestehenden sind vollkommen unzulänglich. Das liegt nicht an sozialpolitischer Unfähigkeit, sondern an dem schlechten Willen der plutokratischen Führerschicht. Was man aber unter Freiheit drüben versteht, ist nichts als die völlige Entfesselung des Wirtschafts- und Erwerbsstrebens. Das reich gewordene Bürgertum dachte nie daran, den Armen die Freiheit einzuräumen, die es sich selbst frech herausnahm. Die Grundeinstellung der puritanisch denkenden Wirtschaftskreise zu den Sozialproblemen zeigt die Äußerung des Wirtschafters George F. Baer: Die Rechte und Interessen des Arbeiters werden nicht durch Arbeiteragitatoren erzwungen, sondern durch jene christlichen Männer, denen Gott in seiner unendlichen Weisheit die Kontrolle über das Eigentum in diesem Lande übertragen hat. Oder Vanderbilt sagte: Der Teufel hole die Allgemeinheit. Trotzdem hat es weder im 19. noch im beginnenden 20. Jahrhundert in den USA einen Klassenkampf im europäischen Sinne gegeben. Diejenigen, bei denen sich der sagenhafte Reichtum angesammelt hatte, galten auch bei der Masse des Volkes als die besonders Erwählten. Die wirtschaftlich Schwachen dämmerten in dem Glauben dahin, dass über Nacht die Glücksgöttin auf einmal bei ihnen Einkehr halten und sie zum Dollarmillionär machen könnte. Film und Presse wussten diesen Glauben in raffinierter Weise zu nähren. Auf der Leinwand und im Roman waren dem glücklichen Aufstieg des Armen noch unbegrenzte Möglichkeiten gegeben. Die Wirklichkeit hat aber den Glücksrittern sehr enge Grenzen gesetzt. Auch Kirchen und Sekten arbeiteten eifrigst auf eine Befriedigung der Arbeiter hin. Lange Jahrzehnte hindurch waren Propaganda und kirchliche Beeinflussung die einzigen Mittel, mit denen man in den USA das Sozialproblem löste. Der nüchterne Erfolgsglaube des Nordamerikaners bewirkte, dass alle Energien einseitig für möglichst schnellen Erwerb von Reichtum angesetzt wurden. Bei der Erreichung der wirtschaftlichen Ziele war stets der Erfolg ausschlaggebend, nie das Mittel und der Weg. Ein ausgezeichnetes Beispiel für die US-amerikanische Geisteshaltung liefert uns der alte John D. Rockefeller. Durch gemeine Betrügereien, durch Bestechungen und sonstige Machenschaften von sehr zweifelhafter Sauberkeit und Ehrlichkeit scharrte er Milliarden zusammen und erklärte kurz und bündig: Gott gab mir mein Geld. 21. Wie suchte Roosevelt das US-amerikanische Sozialproblem zu lösen? Er gab den Erwerbslosen Arbeit und Brot, indem er Amerika in den Krieg stürzte. Präsident Roosevelt wusste genau, dass mit propagandistischen und kirchlichen Mitteln die soziale Frage in den USA bei dem ständigen Anwachsen des Arbeitslosenheeres nicht zu lösen war. Den Kapitalisten zugunsten der Erwerbslosen eine Belastung zuzumuten, wagte Roosevelt nicht. Dazu ist er viel zu sehr vom Judentum abhängig. Er fand eine andere Lösung. Er gab den Arbeitern Arbeit und Brot, indem er sein Volk in den Krieg stürzte. Dieser Krieg, der durch die Kriegswirtschaft den Arbeitsmarkt beleben musste, ist Roosevelts Mittel zur Lösung des US-amerikanischen Sozialproblems. Aber auch das ist keine Lösung für die Dauer. Würde der Krieg zu Ende gehen, müsste die Wirtschaft der USA bei gleichbleibender Größe zusammenbrechen, weil sie ihre Ware nicht mehr unterbringen kann. In Treue zum althergebrachten Wirtschaftsrhythmus haben die Kapitalisten Jahr für Jahr ihre Vermögen vermehrt, dann wiederum das neu erworbene Kapital in neuen Unternehmungen investiert. In diesem Kreislauf stieg die Produktion ins Maßlose. Die Plutokraten müssen also die Welt erobern und neue Absatzmärkte erkämpfen oder ihre Wirtschaft auf amerikanische Belange beschränken. Letzteres liegt aber nicht in der Absicht der geldhungrigen Kapitalisten. Also ist der Dollarimperialismus und die Eroberung Europas und anderer Länder eine zwingende Notwendigkeit. Roosevelt schickt die amerikanische Jugend auf die Schlachtfelder, damit sie der plutokratischen Welt neue Marktplätze erobern. Das Warenhaus USA schickt sich an, Europa zu einem Kundenkreis zu entwürdigen, der schlimmer noch als in der Systemzeit der jüdischen Herrschafts- und Profitgier ausgeliefert wäre und für alle Zeiten sein eigenes Leben und Gesicht verlöre. Die Herrschaft gewinnsuchender Plutokraten, Vertreibung der Europäer von ihren eigenen Märkten und wirtschaftliche Versklavung sind die Gaben, die uns Herr Roosevelt im Namen Gottes unter dem Deckmantel der vielgepriesenen US-amerikanischen Freiheit bescheren will.